Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Fabrikant Krupp ist es gelungen, Kaiser Wilhelm eine deutsche Flotte aufzuschwatzen. Gebaut wird diese natürlich in den Kruppschen Stahlwerken. Mit den Kontakten zum Kaiser steht es bestens, wenn da nur nicht dieser Querulant Hitler wäre, der die Pläne ständig mit neuen Ideen durchkreuzt und Allmachtsfantasien hegt. Weiter geht es mit deutscher Geschichte im Zeitraffer und natürlich satirisch zugespitzt. Oder die Erfindung des bürgerlichen Zeitalters. Hörspiel von Peter Mertesheimer. Regie Norbert Schäffer. Zweiter Teil. Wenn ich mir erlauben darf, Majestät, eine Anregung zu geben. Vielleicht sollten Sie zuerst fragen, was sie kostet, diese Anregung. Nun hören Sie doch mal auf zu stänkern, Bismarck! Ich lasse mich gern von Herrn Krupp anreden. Gern und bisher immer auch fruchtbar. Also, Krupp! Dass Majestät oder Herr Minister vielleicht gar nicht so sehr die Beschaffung der Schiffe in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken, sondern die Seeherrschaft als solche. Als zweites würde ich dann raten, den Erwerb von Kolonien zu nennen, weil eine Kolonie sicher auch jedermann gern hätte, schon wegen der Südfrüchte und dem besseren Wetter dort. Und erst als drittes, wenn bereits der Wunsch nach der Seeherrschaft und der Wunsch nach den Kolonien von jedermann geteilt wird, würde ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass zu diesem Zwecke auch Schiffe benötigt werden. Vorzüglich, Krupp! So werden wir es Ihnen beibringen. Haben Sie das gehört, Bismarck, wie wir es Ihnen beibringen werden? Wenn Sie erlauben, würde ich mir auch in Zukunft meine Reden lieber selbst schreiben. Herr Krupp wollte Ihnen doch nur helfen, Bismarck. Das war doch nur gut gemeint von Herrn Krupp. Herr Krupp hat uns doch gerade erklärt, dass er nur das Wohl des Deutschen Reiches im Auge hat. Ich bin davon überzeugt. Darf ich praktisch werden? Bitte. Darf ich darauf hinweisen, dass alle in Frage kommenden Kolonien bereits vergeben sind? Und zwar bereits, bevor ich mein Amt angetreten habe. Alles, was sich zur Kolonie eignet, gehört bereits jemand. Den Engländern, den Franzosen, den Italienern, den Belgiern, den Holländern. Machen Sie mich bitte nicht gleich wieder melancholisch, Bismarck. Sie bezahlen mich schließlich nicht, dass ich Ihnen nur Freude bereite. Tja, jetzt rächt sich, dass wir unser Reich erst zu spät gegründet haben. Wo wir auch hinsehen, wir kommen zu spät und die Beute ist verteilt. Sie waren ja nicht früher zur Verfügung, Bismarck. Und ich auch nicht. Dann müssen uns die anderen eben etwas abgeben. Tja, das tut niemand gern, wie wir gerade an Herrn Krupp gesehen haben. Oder wir nehmen ihnen was weg? Besonders den Engländern. Die haben doch so viel zusammengerafft. Die merken das gar nicht, wenn wir ihnen etwas wegnehmen. Es muss ja nicht gleich Indien sein. Sagen wir mal Madeira für den Anfang. Sehr gute Luft, alles immer grün und die Sonne scheint auch immer. Und Madeira können die Engländer doch nun wirklich abgeben. Die sollen froh sein, dass wir nicht gleich Indien wollen. Indien heben wir uns für später auf. Wollen Sie wegen Madeira für den Reichstag treten? Ich würde das natürlich allgemeiner formulieren. Etwa, auch Deutschland braucht gute Luft. Wie finden Sie das? Ich weiß nicht so recht. Die Luft an sich würde ja dort bleiben. Die Sonne. Naja, die Sonne bleibt ja auch dort. Ha! Ich werde sagen, auch Deutschland braucht die Sonne. Dagegen kann ja wohl niemand etwas einwenden. Nicht gleich die ganze Sonne. Ein bisschen vielleicht für den Anfang. Auch Deutschland braucht ein bisschen... Nein. Das ist doch viel zu schüchtern. Das sieht Ihnen doch eigentlich auch gar nicht ähnlich, Bismarck. So redet doch nicht der Außenminister einer Weltmacht. Einer künftigen Weltmacht, wenn ich daran erinnern darf, dass wir ja noch gar keine sind. Wenn wir so schon anfangen... Da nimmt uns doch nicht mal Madeira ernst, wenn wir so anfangen. Wenn Majestät erlauben. Hier wird gerade Geheimpolitik betrieben. Arbeiten Sie besser noch ein wenig an Ihrer Riesenwelle. Wie ist es Ihnen überhaupt gelungen, hier hereinzukommen, Hitler? Majestät müssen wirklich entschuldigen, aber irgendwie ist es dem Mann gelungen, meine Sicherheitsvorkehrungen... Gegen mich gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen, Krupp. Ich entschuldige mich in aller Form bei seiner Majestät, Herr Außenminister. Ich wollte dem Deutschen Reich lediglich meine geopolitischen Kenntnisse zur Verfügung stellen. Wenn Majestät Öl brauchen, kann ich das südliche Afrika empfehlen. Libyen, die ganze Golfregion... Was soll ich denn mit Öl? Wer ist überhaupt dieser Mann? Ein Spinner. Beachten Sie ihn gar nicht. Er hat einmal extra für mich die Riesenwelle gemacht. Für Getreide empfehle ich die Ukraine. Reichhaltige Kohlevorkommen finden Sie im Donetsbecken. Raus jetzt mit Ihnen! Wenn Sie die Schätze der Welt nicht heben, werden Sie auf mich warten müssen. Die Geschichte hat viel, viel, viel Zeit. Ein unangenehmer Mensch. Aber irgendwie hat er den Bogen raus. Krupp, Sie haben das doch sowieso schon alles durchdacht. Was meinen Sie, was wir uns nehmen sollen? Sansibar, für den Anfang. Sansibar? Also ich weiß nicht, Krupp. Dass wir wegen Sansibar vor den Reichstag... Sie haben das beste Mangan der Welt dort. Wenn wir uns das sichern, kann ich Ihnen einen Stahl machen, an dem sich ganz England den Schädel einrennen wird. An dem sich ganz England? Also, das klingt schon mal vielversprechend. Also, wenn Sie das für 280 Millionen hinkriegen, Krupp, dass sich ganz England den Schädel... Also, besser kann das deutsche Volk sein Geld ja gar nicht anlegen. Meinen Sie nicht auch, Bismarck? 279 Millionen. Ich meine... Das Bild rundet sich, mit Verlaub. Bismarck! Ich meine die Vorgehensweise von Herrn Krupp, dass ich immer mehr Klarheit gewinne über seine Vorgehensweise. Er baut Schiffe, mit denen wir nach Sansibar fahren, um dort Mangan zu holen, mit dem er Schiffe bauen kann, um nach Sansibar zu fahren. Nun, ich glaube nicht, dass ich das noch weiter ausführen muss. Ich beschäftige mich mit Stahl und Kanonen. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung habe ich nicht erfunden, mit Verlaub. Da hat er recht, da hat er recht. Das müsste man ohnehin einmal prüfen, wer die eigentlich erfunden hat. Aber so wie ich meine Pappenheimer kenne, will es sicher mal wieder keiner gewesen sein. Ein Gespenst geht um in Europa. Wer? Wie? Was? Was mischen Sie sich denn da ein? Ist denn Deutschland plötzlich ein Tollhaus geworden? Tut mir leid, dass Majestät sich erschrocken haben. Er erscheint hier gelegentlich, äußert mehr oder weniger immer das Gleiche, aber er gibt sich auch mit dieser Äußerung schon zufrieden und verschwindet wieder. Ein Narr, bestimmt. Aber meinem Eindruck nach harmlos. Das war Herr Dr. Marx. Philosoph, Ökonom und Revolutionär. Ein gefährlicher Mann. Also direkt gefährlich sah er eigentlich nicht aus. Eher ein bisschen dick. Als ob er gerne Bier trinkt. Und er beschäftigt sich mit Gespenstern? Mit dem Kommunismus. Er würde gerne den Kommunismus einführen. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Solange ich regiere jedenfalls, kann mich der ganze Kommunismus mal. Sagen Sie dem Mann, er soll die Hände vom Kommunismus lassen und lieber Bier trinken. Ich gebe ihm persönlich einen aus, wenn er das mit dem Kommunismus lässt. Wie stehen Sie zu diesem Kommunismus, Krupp? Ich habe für meine Fabriken ausdrücklich festgelegt, dass jeder Arbeiter, der auch nur dieses Wort in den Mund nimmt, augenblicklich entlassen wird. Sehr gut, Krupp. Kommt nicht in die Tüte, sowas. Wie kann der Mann sich überhaupt erdreisten, mit sowas öffentlich hausieren zu gehen? Können wir den nicht ausweisen, Bismarck? Wir haben ihn bereits ausgewiesen. Er betreibt seine Sache jetzt von England aus. Aber seine Schriften werden auch hierzulande gelesen. Ich hatte ja schon immer starke Zweifel, ob das mit dem Bücherlesen wirklich was Gutes ist. Sollten wir nicht auch das Bücherlesen verbieten, Bismarck? Wenn über diesen Kommunismus gar nicht erst zu lesen ist, dann kann ihn auch keiner einführen. Herr Marx will den Kommunismus nicht so sehr einführen, sondern auf ihn warten. Er kommt seiner Auffassung nach irgendwie von selbst. Wie ein Regenschauer oder ein Gewitter, wenn ich ihn recht verstanden habe. Von selbst, so, so. Das kommt von dem vielen Bier. Irgendwie gefällt der Mann mir auch wieder. Sitzt da und wartet auf den Kommunismus und währenddessen trinkt er ein Bier nach dem anderen. Er ist Rheinländer, habe ich mir berichten lassen. Rheinländer, das erklärt ja nun vieles. Also irgendwie hat der Mann auch eine Lebensart, scheint mir. Auch wenn er mir mit seinem Kommunismus vom Leibe bleiben soll. Er meint, dass wir erst zusammenbrechen müssen. Erst bricht der Kapitalismus zusammen, dann wächst der Kommunismus nach. So ähnlich wie bei der Dreifelderwirtschaft? So ähnlich, ja. Das hört sich ja wirklich nach zu viel Bier an. Aber der Engländer hat ja eigentlich auch kein richtig gutes Bier. Wenn wir erstmal England erobert haben, was werden die sich freuen, wenn sie dann ein richtig gutes deutsches Bier kriegen? Was, Krupp? Meine Herren, ich sage Ahoi, meine Herren! Thank you. Krupp! Melden Sie sich augenblicklich zur Stelle! Majestät? Krupp! Was ist das für eine Sauerei, Krupp, von der ich hier in der Zeitung lesen muss? Das ist ein Abgrund! Ein Abgrund an sittlicher Verkommenheit, den ich nicht dulden werde! Nicht in meinem Reich! Nicht bei einem Krupp! Bringen Sie das schleunigst in Ordnung, sonst werden Sie untergehen! Jawohl, Majestät. Jetzt mal unter uns, Krupp. Persönlich ist es mir völlig egal, wie es einer treibt. Von mir aus mit Hühnern, wenn er dabei selig wird. Von mir aus auch mit Knaben, wenn er sie vorher gefragt hat. Von mir aus auch mit italienischen Knaben, wenn er ihm danach ist. Von mir aus auch mit Knaben und Hühnern. Und meinetwegen kann er auch noch Enten dazu einladen, wenn das sein Geschmack an... Nun, ich will mich nicht in Einzelheiten verlieren. Aber doch nicht so, dass es in die Zeitung kommt. Noch dazu in eine Zeitung von dieser Sozialdemokratie. Das wissen doch alle, dass das keine Zeitung ist, sondern ein Organ der persönlichen Denunziation. Und in einem solchen Organ wird ein Krupp angeschuldigt, es mit Knaben getrieben zu haben, mit italienischen Knaben, mit italienischen Fischerknaben, mit italienischen Fischerknaben auf einer italienischen Insel, mit italienischen Fischerknaben auf der italienischen Insel Capri, in einer italienischen Grotte. Ja, ist der Mann denn noch zu retten? Ich will Ihnen die Antwort geben, Krupp, alter Gefährte. Er ist nicht zu retten. Aber Majestät... Nichts damit, Majestät. Auch eine Majestät stößt einmal an die Grenzen ihrer Macht. Wissen Sie, dass im Berliner Polizeipräsidium eine Akte liegt, in der das alles festgehalten wird? In der die Aussage eines Berliner Hoteldirektors festgehalten wird, dass er auf dringendes Verlangen eben dieses Herrn, der Ihr Sohn ist, minderjährige italienische Burschen als Pagen- und Fahrstuhlführer hat einstellen müssen, denen er natürlich wiederum freigeben muss, wenn besagter Herr sich in dem Hotel aufhält, sodass besagter Herr sich mit den Burschen vergnügen kann. Sie werden es nicht wissen, weil es außer dem Polizeipräsidenten bisher nur ich weiß. Und so weit reicht meine kaiserliche Macht, dass ich den Polizeipräsidenten anweisen kann, von einer Verfolgung der Angelegenheit angesichts ihrer reichspolitischen Bedeutung abzusehen. Aber ob sie auch reicht, wenn erst einmal diese famose Sozialdemokratie mit ihrem famosen Sittlichkeitsorgan Vorwärts Wind davon bekommt, mag ich nicht auf die Probe stellen. Ich habe bereits die heutige Ausgabe des Vorwärts verbieten lassen. Aber ich kann die morgige Ausgabe nicht auch noch verbieten. Und schon gar nicht die von übermorgen. Und mit ihrer Lust am Denunzieren werden diese Sozi spätestens in ihrer überübernächsten Ausgabe... Ich habe es Ihnen auf den Kopf zugesagt. Ich habe seine Perversität schon bemerkt, als er noch in den Windeln lag. Geradezu gerochen habe ich seine Perversität. Halten Sie sich da raus. Wenn es um Deutschland geht, kann ich mich nicht heraushalten. Deutschlands Zukunft ruht auf der Vereinigung des männlichen Geschlechts mit dem Weiblichen und nicht auf der Vereinigung eines Mannes mit einem Mann. Lassen Sie jetzt gefälligst den Herrn Krupp in Ruhe. Dem Herrn Krupp schlägt jetzt eine Stunde, die sich sowieso gewaschen hat. Und da kann er keine Philosophie brauchen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass meine Vorhersage eingetroffen ist, was Sie als weiteres Beispiel dafür nehmen sollten, dass ich mit prophetischen Gaben... Wache, schmeißt ihn raus! Ich protestiere, aber ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich es vorhergesagt habe, dass ich zum Thema der Volksgesundheit und ihrer Gefährdung durch den perversen Homo alles vorhergesagt habe. Der Homo ist schon früh zu erkennen an seinem eigenartig süßlichen Geruch. Es sind bereits Witze im Umlauf, Krupp, an denen sich das gemeine Volk ergötzt. Die Fantasie, Krupp, die Fantasie ist eine höllisch giftige Frucht, Krupp. Prallvoll ist sie vom allertödlichsten Gift. Und ich kann doch nicht die Fantasie verbieten lassen. Wissen Sie, was Sie sich Schändliches zuraunen? Dass Sie bei den Sozis den Vorwärts in Rückwärts umbenennen werden, um modisch auf dem Laufen zu bleiben. Verstehen Sie, Krupp? Ein Wortspiel ist im Umlauf, das sich auf die Kruppschen Hinterlader bezieht, mit denen schon so manche Schlacht gewonnen worden ist. Verstehen Sie? Dass ein Hinterlader... Ein Hinterlader für diese Gruppe. Ich verstehe vollkommen, Majestät. Ich werde dafür sorgen, dass das Problem bereinigt wird. Das Deutsche Reich, verstehen Sie, Krupp? Das Deutsche Reich. Und Ihr Reich, Krupp, das sind Reiche, die bislang auf erzenen Füßen gestanden haben. Und so soll es bleiben, Krupp. So soll es bleiben, Majestät. Ich werde dafür Sorge tragen, dass das Deutsche Reich keinen Schaden nimmt. Fritz? Ja, mein Vater? Sag mir, wer du bist. Vater? Ich habe dich aufgefordert, mir zu sagen, wer du bist. Ich bin Friedrich Alfred Krupp. So, Vater? So. Weiter. Ich bin der Sohn von Alfred Krupp. Weiter. Ich bin 48 Jahre alt, meine Frau heißt Magra. Ich habe zwei Töchter, ich besitze und leite die Kruppschen Fabrik. Ich beschäftige etwas mehr als 60.000 Menschen. Ich habe ein Jahreseinkommen von 25 Millionen Goldmark. Ich wiege 88,4 Kilo, ohne Weste wiege ich 85,7 Kilo. Vater? Weiter. Warum bist du so grausam mit mir, Vater? Du hast behauptet, du wärest mein Sohn. Du hast Beweise dafür angeführt. Deine Beweise überzeugen mich nicht. Du bist nicht mein Sohn. Vater? Nimm dir ein Schreibzeug. Ich bin bereit, Vater. Ich wünsche, dass du an allen Toren der Kruppschen Fabriken die folgende Mitteilung aushängen lässt. Ein Berliner sozialdemokratisches Blatt hat ungeheure Beschimpfungen und Verdächtigungen gegen Herrn Friedrich Alfred Krupp gerichtet. Es wird hierdurch mitgeteilt, dass auf Bitten von Herrn Friedrich Alfred Krupp die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen gegen den verantwortlichen Redakteur aufgenommen hat. Außerdem ist die sofortige Beschlagnahme des Berliner Blattes und anderer Blätter, welche den Artikel verbreitet haben, gerichtlich angeordnet worden. Hast du das? Ja, Vater. Dann notiere eine weitere Mitteilung. Ebenfalls auszuhängen an allen Fabriktoren, aber erst am Nachmittag des morgigen Tages. Exzellenz, Friedrich Alfred Krupp ist heute Nachmittag 3 Uhr gestorben. Der Tod ist infolge eines heute früh um 6 Uhr eingetretenen Gehirnschlags erfolgt. Hast du das? Ja, Vater. Du weißt, was du jetzt zu tun hast? Ja, Vater. Dein Lebenswandel hat Schande über den Namen Krupp gebracht. Achte darauf, dass du ihn nicht auch noch durch deinen Tod beschmutzt. Alle Achtung, Krupp, das haben Sie gut gemacht. Es war nicht schwer. Letztlich steckt schließlich doch ein Krupp in ihm. Majestät? Entschuldigen Sie, Krupp. Ich weiß wirklich, dass es sich eigentlich nicht gehört. In einer Stunde wurde der Betreffende sich gerade auf seinen Tod vorbereitet. Aber es ist so komisch. Diese Redensart vom Hinterlader, diese volkstümliche Redensart. Ach, ich bin ja selbst volkstümlich. Ist sie nicht furchtbar komisch? Nein, Majestät. Nicht? Dann habe ich mich wohl getäuscht. Verzeihen Sie, Krupp. Wo waren wir stehen geblieben? Das Maß aller Dinge sei die Zeit, hatten Sie zuletzt ausgeführt. Sehr schön. Ich fahre fort. Die Zeit ist ein Maß, das hervorragende Bedeutung auch für die Moral hat und sich darin oft besser bewährt als manche religiöse Ermahnung. So taugt die Zeit dazu, den Menschen zur rechtschaffenden Arbeit anzuhalten und im Müßiggang oder andere Faulenzerei auszutreiben. Sage ich einem Menschen beispielsweise, er solle gegen eine Belohnung dies oder jenes tun und versäume dabei, eine Zeitbegrenzung hinzuzusetzen, so wird er das Aufgegebene vielleicht morgen tun oder übermorgen oder wann ihm eben der Sinn danach steht, weil der Mensch von seiner Natur aus dazu neigt, sich Freiheiten zu nehmen, wo immer sie ihm gestattet werden. Sagt man ihm hingegen, tue dies oder jenes in der folgenden Stunde, so wird er es, wenn ich seine Belohnung mit einer Zeitangabe verknüpfe, in der folgenden Stunde tun und sich noch daran erfreuen, weil die Stunde ihm ein Ziel gesetzt hat, an dem er sich selbst beurteilen kann, insofern er es erreicht oder vielleicht auch verfehlt. So kommt der Zeit eine erzieherische Eigenschaft zu, die in schonender Weise den Knüppel oder den Fußtritt ersetzt, mit dem vor Einführung der Zeit der Mensch dazu angehalten werden musste, seine Pflichten zu erfüllen. Haben Sie alles? Seine Pflichten zu erfüllen, jawohl, Herr Krupp. Sehr lehrreich, Herr Krupp. Es steht Ihnen nicht zu, mich ungefragt zu beurteilen. Jawohl, Herr Krupp. Verzeihen Sie, Herr Krupp. Noch weniger, wenn Sie nach eigenem Bekunden den Sinn meiner Überlegungen noch gar nicht begriffen haben, sondern ihn erst noch begreifen müssen. Jawohl, Herr Krupp. Ich kann zu meiner Rechtfertigung nur anführen, dass mich bei Ihren Ausführungen eine gewisse Leidenschaftlichkeit überkommen hat. Eine gewisse Erregtheit. Angesichts des moralischen Gehalts der Überlegungen. Es ist durchaus richtig, dass ich zwar die Überlegungen selbst nicht begriffen habe, aber ich konnte an mir feststellen, dass sie auf mein Gemüt bereits eine Wirkung ausüben. So sehr ich die Tatsache Ihrer Beurteilungen missbillige, so schmeichelt mir natürlich Ihre Mitteilung, dass ich Ihr Gemüt bewegt hätte. Sammeln Sie meine Notizzettel auf und heften Sie sie ab. Schreiben Sie meine Ausführungen ins Reine und legen Sie sie mir vor, dass ich sie zur Belehrung meiner Nachkommen aufbewahre. Auf die Sie hoffentlich eine ähnlich günstige Wirkung haben werden wie auf Sie. Tja, Krupp, es sieht nicht gut aus. An mir hat es nicht gelegen, Majestät. Ich habe immer nur erstklassige Qualität geliefert. An mir erst recht nicht. Ich habe immer erstklassig regiert. Aber wenn einem das eigene Volk in den Rücken fällt, das Volk war zweitklassig. Da sagen Sie was, Majestät. Es sieht so aus, als ob wir einpacken könnten. Als ob wir verloren hätten. Das dürfen Sie nicht sagen, Majestät. Deutschland hat nicht verloren. Es hat bloß nicht gewonnen. Da sagen Sie was, Krupp. Hoffentlich setzt sich Ihre Ansicht in der Geschichtsschreibung fort. Man möchte ja schließlich nicht in den Geschichtsbüchern stehen als einer, der den Krieg verloren hat und dann ins Exil gegangen ist. Nach Holland womöglich noch. Majestät sollte sich wirklich keine Sorgen machen. Was Sie jetzt beklagen, war ja bloß der Erste Weltkrieg. Warten Sie mal ab, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aussieht. Ach, Hitler. Machen Sie denn etwa den Zweiten? Ich. Na, Prost, Mahlzeit. Mit Hilfe Deutschlands, natürlich. Natürlich. Wo wollen Sie denn sonst die Soldaten hernehmen? Irgendjemand braucht man ja zum Schießen. Und mit der Hilfe von Herrn Krupp. Natürlich. Natürlich. Wo wollen Sie denn sonst die Geschütze hernehmen? Mit irgendetwas muss ja geschossen werden. Sie sollten sich meiner Geschütze nicht so sicher sein, Hitler. Wo Sie doch wissen, dass ich Sie nicht leiden kann. Jetzt überstürzen Sie mal nichts, Krupp. Bis der Herr Hitler mit seinem Krieg so weit ist, fließt ja noch viel Blut die Memel runter. Die Maas, meinen Majestät. Die Memel hat uns ja nicht so sehr das Blut gekostet, als vielmehr die Maas. Dann habe ich das durcheinander gebracht. Jedenfalls sollten Sie nichts überstürzen, weil dieser Zweite Weltkrieg, den der Herr hier vorhat, ja noch ein bisschen braucht, bis er überhaupt anfangen kann. Der Herr ist ja noch nicht mal Oberbefehlshaber. Das geht schnell. Dann hat er noch nicht mal jemand, dem er einen Oberbefehl erteilen könnte. Das geht noch schneller. Die Generäle warten ja nur darauf, dass ihnen einer einen Befehl erteilt. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, Krupp, auf den der Herr Hitler da hinweist. Sehen Sie sich mal ein bisschen die Gegend an, Hitler. Ich muss gerade etwas Persönliches mit dem Herrn Krupp besprechen. Die Frage beschäftigt mich schon seit langem, Krupp, aber solange ich im Amt war, habe ich mich nie so richtig getraut, sie auch mal anzusprechen. Warum, habe ich mich oft gefragt, warum führen die eigentlich alles aus, was mir so einfällt? Warum eigentlich gehorchen die mir? Ich meine, mal ganz unter uns, Krupp, jetzt, wo von einem Tag auf den anderen sowieso keiner mehr auf den Kaiser hört, frage ich mich, warum haben die eigentlich vorher immer auf mich gehört? Ich meine, Sie kennen mich ja, Krupp, alter Freund, und Sie wissen, dass ich von mir selbst von Anfang an eine gute Meinung hatte, also nichts mit Selbstzweifel und Hosenscheißen, sondern immer feste Druff und gib's ihnen, hier kommt euer Kaiser. Aber ganz unter uns, Krupp, das Pulver habe ich letztlich auch nicht erfunden. Und trotzdem haben alle so getan, als ob ich beim lieben Gott persönlich auf dem Schoß sitzen würde. Alle haben immer darauf gewartet, dass ich sage, alles linksrum. Und prompt sagt die ganze Generalität, alles linksrum. Und das ganze Kabinett sagt, alles linksrum. Und alles marschiert tatsächlich linksrum. Oder rechtsrum. Oder nach vorne oder zurück, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Wissen Sie, warum die das tun? Also, warum die von einem Oberbefehlshaber glauben, dass er ein Oberbefehlshaber ist, bloß weil er so heißt? Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes gelernt haben, die Generäle. Ein General wird ja nur dadurch ein General, weil er vorher immer gehorcht hat. Solange er ein gemeiner Soldat war, hatte er einen Feldwebel über sich, dem er gehorchen musste. Dann wurde er selbst Feldwebel, aber nur, wenn er vorher gut gehorcht hatte. Und immer so weiter. Er hat nichts anderes gelernt, der General, als zu gehorchen. Und das Volk? Es reicht ja nicht, dass einer sagt, Marsch. Dann müssen ja auch welche marschieren. Das Volk hat ja nun erst recht nichts anderes als gehorchen gelernt. Das Volk hat erst mal bei seinem Vater gehorchen gelernt. Dann bei seinem Pfarrer, dann bei seinem Schullehrer, dann im Feld bei Ihnen, dann in der Fabrik bei mir. Also das hat eine solide Ausbildung im Gehorchen, das Volk. Wenn das so ist, da kann ich nur sagen, Prost Mahlzeit. Schauen Sie mal, wer da kommt. Der Ebert. Und so eine traurige Gestalt soll jetzt mein Nachfolger werden. Na, Ebert, heute schon in die Hosen gemacht? Ich verwahre mich gegen derartige Injurien. Besonders von Seiten, die Deutschland in den Ruin geführt haben. Sie haben doch mitgestimmt. Haben Sie nicht mitgestimmt, als es um die Kriegskredite ging? Jetzt tun Sie doch nicht so, als wären Sie nicht dabei gewesen, Ebert. Äußerlich war ich dabei. Nur äußerlich. Aber in meinem Inneren. Sie wissen ja nicht, wie es damals in meinem Inneren aussah. Ach, Ebert. Und so einer ruft dann eine Republik aus. Wie kommen Sie überhaupt dazu, hier auf einmal eine Republik? Tag, Hindenburg! Das ist ein beschissener Tag heute, kann ich Ihnen sagen. Tag, Wilhelm. Tag, Grupp. Ich teile Ihre Meinung völlig über den Tag und über die Leute. Auch über Sie, Ebert. Ich habe den Mann nicht gewollt. Das Volk hat ihn gewollt. Ich finde ohnehin, dass das Volk im Augenblick sehr enttäuschend ist, sehr ungezogen. Aber was soll ich tun? Ich meine ja bloß, eine Republik auszurufen, wo ich noch nicht mal gepackt habe. Jetzt halten Sie den Mund. Warten Sie gefälligst ab, bis ich wenigstens in Holland bin und dann sagen Sie, ich... Sehr richtig. Das ist doch kein Benehmen. Und dann eine Republik auch noch direkt vor meiner Haustür. Sehr richtig. Ungezogen ist das. Es ging Ihnen doch gut unter meiner Herrschaft. Sehr richtig, aber heutzutage glaubt ja jeder. Reden Sie mir nicht dauernd rein. Sehr richtig. Merken Sie sich das, Ebert. Wenn Sie uns dauernd reinreden, können Sie Ihre Ernennung vergessen. Danke, Hindenburg. Ich verstehe ja sowieso nicht, warum Sie ihn ernennen wollen. Einen Sozi. Da gibt es doch auch noch andere. Sehen Sie Hindenburg schon wieder? Der Mann ist doch impertinent. Sehr richtig. Impertinent ist der Bursche. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, Ebert, dass Sie impertinent sind. Sagen Sie nicht immer ich, das ist ja ekelhaft. Wir heißt das für einen Staatsmann. Aber woher sollen Sie es auch haben? Sehr richtig. Ungezogen ist das, aber woher soll es auch haben? Das hat doch keinen Zweck mit dem Mann Hindenburg. Warum hängen Sie so an ihm? Das Volk, Majestät, das Volk. Jetzt kommen Sie mir nicht auch noch mit dem Volk. Auf einmal redet alle Welt vom Volk, als ob es nichts Besseres gäbe. Ich rede doch auch nicht dauernd vom Volk. Ein Volk hat man, dass man was zum Regieren hat und basta. Deswegen muss man es doch nicht andauernd im Mund führen. Im Übrigen ist das immer noch mein Volk. Das Volk benimmt sich ebenfalls ungezogen, Majestät. Das Volk benimmt sich ja manchmal, als ob es das Volk wäre. Tag, Hitler! Den da hätten Sie nehmen sollen, Hindenburg, wenn schon. Ein Verrückter, aber das passt ja heutzutage. Und immerhin kann er die Riesenwelle. Immerhin? Noch was? Tja, was war das nochmal? Also, er hat das Zeug zum... Also, das habe ich jetzt vergessen, aber zu irgendwas hat er das Zeug. Immerhin. Das ist immerhin mehr, als Sie ein Leben lang zu bieten haben werden, Ebert. Ich muss doch sehr bitten. Bei den anstehenden Wahlen werde ich beweisen... Wahlen? Was wollen Sie denn mit Wahlen schon beweisen? Da kenne ich mich ja nun wirklich aus. Hitler, was schleichen Sie denn da so rum? Kommen Sie mal her und machen Männchen, wie es sich gehört. Melde gehorsamst, dass ich die unvergessliche Ehre hatte, unter Herrn Generalfeldmarschall dienen zu dürfen. Unter mir hat mal das gesamte deutsche Volk gedient. Dienstgrad? Gefreiter, Herr Generalfeldmarschall. Amen. Ein Streifen ziert auch den geringsten Mann. Und welchen Beruf schrieben Sie in Friedenszeiten an? Retter der Nation, Herr Generalfeldmarschall. So, naja, da sind wir ja alle irgendwie. Im Moment haben wir aber leider schon den da, Hitler. Ich kann warten, bis die Zeit reif ist. Wird sie, wird sie. Irgendwann wird die Zeit für jeden mal reif, meiner Erfahrung nach. Sie können sich ja schon mal hinten anstellen, Hitler. Wegtreten. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ein Verrückter, wie gesagt, aber er hat das Zeug zum... Ich komme im Moment nicht drauf, aber irgendwie hat er... Ein bisschen zu eifrig, finde ich, aber wiederum auch nicht so lahm wie der Ebert. Ist doch eigentlich schön, wenn es so viel Personal gibt, auf das man gegebenenfalls zurückgreifen kann. Schauen Sie mal da drüben, meine Herren. So ein strahlendes Weib. Vielleicht ein bisschen jüdisch, aber das sollen ja die Besten sein, habe ich mir sagen lassen. Das ist Rosa Luxemburg, mein Kaiser. Habe ich nicht gesagt jüdisch? Hört man doch gleich am Namen. Und Sie kennen das Weib? Das Flintenweib, Majestät. Die? Und die läuft frei rum? Ja, wozu haben wir denn eine Justiz? Die müsste doch im Bau sitzen. War sie auch, mein Kaiser. Wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Gute Führung? Sowas und gute? Also das ist doch... Und jetzt bringt sie ihr Gift unter die Leute. Kein Wunder, dass das Volk sein Benehmen verlernt hat. Gefreiter Hitler? Zu Befehl, Herr Generalfeldmarschall. Sehen Sie das Weib in den Flugblättern. Erledigen Sie das mal. Zu Befehl, Herr Generalfeldmarschall. Gleich ist sie tot. Gleich ist sie tot. Mausetot. Befehl ausgeführt, Herr Generalfeldmarschall. Gut gemacht, Gefreiter. Wegtreten und halten Sie sich zur Verfügung. Passt Ihnen mal wieder was nicht, Ebert? Musste das denn so direkt sein? Hätten wir das Luder vielleicht indirekt totschlagen sollen? Oder wie stellen Sie sich das vor, Ebert? Nein, natürlich nicht. Ich meinte ja bloß so radikal. Ne? Aber schließlich hat sie ja angefangen mit der Radikalität, nicht wahr? Na also, Ebert. Warum nicht gleich so, Ebert? Vielleicht machen wir ja doch noch einen Staatsmann aus Ihnen. Es ist mir sehr unangenehm, Herr Reichspräsident, Sie darauf hinweisen zu müssen, dass das nicht der Stil des Hauses ist. Kein Benimm, diese Leute. Aber woher sollen sie es auch haben? Ich, nichts als ich. Sogar in einem nationalen Notstand, wenn das die neue Zeit ist. Na, Prost, Mahlzeit. Bertha? Gnädige Frau, ich bin entzückt. Gnädige Frau, jetzt hören Sie doch schon mal auf mit dem Gekotze, Herr Ebert. Sehen Sie denn nicht, dass eine Dame im Raum ist? Ach, bleiben Sie mir vom Leib. Mit was für Leuten umgibst du dich denn, Krupp? Das ist doch ein Sozialdemokrat, oder? Muss denn das sein? Herr Ebert steht jetzt am Ruder des Staatsschiffs. Schönes Staatsschiff. Und wie das wieder aussieht. Waren Sie das, Hitler? Zu Befehl, gnädige Frau. Anordnung von oben. Dann räumen Sie gefälligst auch diese Leiche weg. Von mir aus können Sie ja umbringen, wen Sie wollen. Aber man lässt doch nicht alles einfach so rumliegen. Wie sieht denn das aus? Das ist doch unästhetisch. Finde ich auch. Einfach unter den Teppich damit. Ebert? Hitler? Na, wird's bald, Ebert! Ich? Nicht mit dem. Auch noch Allüren, wie? Also, ich weiß nicht. Das sieht doch nicht aus mit den Flecken. Judenblut, gnädige Frau. Damit kenne ich mich aus. Das kriegen Sie beim besten Willen nicht wieder weg. Krupp? Ich würde ja raten, dass Sie sich einfach einen neuen anschaffen. Wenn der Herr Ebert schon dauernd von den neuen Zeiten schwafelt, die jetzt anbrechen, dann hat Ihre Frau doch wenigstens einen neuen Teppich verdient. Sie könnten ruhig mal überlegen, Ebert, ob das Deutsche Reich nicht einen Zuschuss dafür geben kann. Ich werde eine Kommission einsetzen, die diese Frage prüfen wird. Oh Gott, wenn das schon so anfängt. Da war es mir mit Majestät aber lieber. Ich sag ja, Krupp, nachweinen werden Sie mir noch. Alle werden mir noch nachweinen. Dann bin ich ja bald dran. Dann geht's wieder ruckzuck. Krupp, Hindenburg, kommen Sie mal. Gnädige Frau, ist das Herrenzimmer frei? Das Herrenzimmer ist frei. Aber nur für Herren. Versteht sich. Der Herr Ebert kann ja so lange schon mal ein bisschen regieren oder was er so dafür hält. Und der Herr Hitler, vielleicht übt er ja noch ein wenig die Riesenwelle in der Zwischenzeit. Er beherrscht sie handwerklich ja schon ganz famos, aber ein wenig mehr Schönheit im Umschwung würde ihm nicht schlecht anstehen. Meine Herren, ich mache mir Sorgen. Nicht etwa um meine eigene Person, ich kann wirklich nicht klagen. In Holland erwartet mich ein nettes kleines Schloss. Natürlich nicht vergleichbar mit meinen Schlössern in Deutschland, aber was ist schon vergleichbar mit Deutschland, nicht wahr? Da sagen Sie was, Majestät. Danke, Hindenburg. Ihre Meinung, Krupp? Da sagen Sie was, Majestät. Na also, geht doch noch. Also Holland. Da ist ja sowieso alles kleiner, aber ich muss ja auch nicht mehr regieren. Und wenn mir langweilig wird, hacke ich Holz. Holz? Holz? Holz. Was anderes habe ich ja dort nicht mehr zu hacken. Nicht wahr? Nein, Majestät. Nein, Majestät. Na also, klappt doch noch. Also, meine Sorgen. Ich mache mir Sorgen, was aus Deutschland wird. Hindenburg? Ja, Majestät. Ich will Ihnen ja nicht reinreden, wo Sie doch jetzt der Reichspräsident sind, aber... Mit diesem Ebert wird das nichts, wenn Sie mich fragen. Glaube ich auch, Majestät. Krupp? Glaube ich auch, Majestät. Warum haben Sie den überhaupt ernannt, Hindenburg? Gab es denn keinen anderen? Das Volk, Majestät. Ach, gehen Sie mir weg mit dem Volk. Gestern haben Sie mir zugejubelt, heute jubeln Sie dem zu. Das hat doch keinen Charakter, das Volk. Was meinen Sie, Krupp? Es ist in der Mehrzahl, das Volk. Na, früher war es auch in der Mehrzahl. Ich bin ja kein Historiker, aber ich bin sicher, dass das Volk eigentlich schon immer in der Mehrzahl war. Man hat das bloß nicht so ernst genommen wie heute. Das ist ja ein richtiges Brimborium, was da heute gemacht wird um das Volk. Ich meine, ein Volk liebt man, aber damit hat es sich dann auch. Man muss es doch nicht gleich vergöttern. Oder gibt es dafür einen Grund, den ich vielleicht nur nicht sehe? Keinen, Majestät. Überhaupt keinen, Majestät. Es war ja nur, weil die, die Gewehre hatten und wir hatten keine mehr. Mit dem Volk als solchen wären wir schon fertig geworden. Bloß mit den Gewehren eben nicht. Bloß mit den Gewehren nicht. Da können Sie mal sehen, Krupp, was Sie angerichtet haben mit Ihren Gewehren. Ich muss jetzt nach Holland und das deutsche Volk darf hier bleiben. Ist das nicht traurig? Das ist traurig, Majestät. Danke. Hindenburg? Überaus traurig ist das, Majestät. Na also, klappt doch noch. Danke, Hindenburg. Aber dass Sie ausgerechnet den ernannt haben... Das verzeihe ich Ihnen nie. Das ist ja wie eine persönliche Kränkung, so einer als Nachfolger. Hatten die Sozis denn keinen anzubieten, der ein bisschen mehr hergemacht hätte? Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Woher soll man das wissen, Majestät? In meiner Position hat man sich bisher ja nicht so stark mit den Sozis beschäftigt. Woher soll man das auf einmal wissen? Da haben Sie recht, Hindenburg. Woher soll man das alles auf einmal wissen? Aber dass jetzt so einer auf meinem Thron sitzen soll, obwohl einen Thron in dem Sinn gibt es ja auch nicht mehr, aber hinter meinem Schreibtisch ein Herr, der Ebert heißt. Er war eben der Erste auf der Fensterbank. Wenn das Volk in starker Erregung ist, aber noch nicht so recht weiß, zu welchem Ziel es sich erregen soll, hört es gerne auf den, der sich als Erster auf die Fensterbank stellt und ihm ein Ziel benennt, nach dem es dann dürsten kann. Und Herr Ebert hat dem Volk eben eine Republik als Ziel genannt. Von meiner Fensterbank aus. Armes Deutschland. Hindenburg? Armes Deutschland. Krupp? Armes Deutschland. Na also, klappt doch noch. Also dieser Hitler. Ich kann den Kerl nicht leiden. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber die Zeiten ändern sich. Wie man ja schon daran sehen kann, dass einer bloß als Erster auf die Fensterbank springen muss und schon jubeln ihm die Leute zu. Deshalb kommt es bei der Betrachtung der Fähigkeiten eines Menschen vielleicht gar nicht mehr so sehr darauf an, ob man denjenigen leiden kann, sondern ob man ihm zutraut, im richtigen Augenblick auf eine Fensterbank zu springen. Und dieser Hitler, also ich habe ja schon ganz früh gesagt, dass er irgendwie das Zeug hat zum... Krupp, zu was hätte er das Zeug, habe ich damals gesagt? Darauf wollte Majestät sich damals nicht festlegen. Nur eben, dass er das Zeug hätte. Ich nehme an, dass Majestät sich nicht von ungefähr so viel Gedanken über diesen Mann macht. Wenn ich deshalb mal fragen darf, Kann der überhaupt reiten? Das ist eine gute Frage. Krupp? Allgemein weiß man recht wenig von ihm. Dass er jenes Zeug hat, dass er das Deutsche Reich aus seiner Schmach führen will, dass er überhaupt sehr zielstrebig ist. Aber ob er reiten kann? Ich habe ihn bisher immer nur im Beiwagen von seinem Motorrad gesehen. Im Beiwagen von einem Motorrad? Das schaudert einem ja. Wie will denn so einer das Deutsche Reich aus seiner Schmach führen, wenn er noch nicht mal reiten kann? Vom Beiwagen aus vielleicht? Das ist doch dekutant. Eines Tages, Hindenburg, werden Sie nur noch vor der Frage stehen, ob Ihnen ein Sozi lieber ist oder ein Mann in einem Beiwagen. Und reiten werden Sie beide nicht können. Die Zeiten ändern sich, Hindenburg. Dass die Zeiten über uns hinweggehen, Hindenburg, das ist dekutant. Die Zeiten lassen mich zurück und lassen Sie zurück, Hindenburg, als wären wir nichts mehr wert. Nur vor unserem Krupp machen Sie einen Knicks und nehmen ihn mit. Was, Krupp? Manchmal fürchte ich, dass ich es sein werde, der den Knicks macht, Majestät. Aber mitkommen werde ich. So oder so. Anton? Herr Krupp? Was ist denn das für ein Lärm? Herr Hitler lässt Ihnen ein Ständchen darbringen. Es handelt sich um ein Werk des Herrn Richard Wagner, genannt Die Götterdämmerung, ausgeführt vom Musikchor der Leibstandarte Adolf Hitler. Anton, seit wann interessierst du dich für Musik dieser Art? Mir ist gesagt worden, dass Herr Wagner gegen die Juden ist. Und da ich ebenfalls gegen die Juden bin. Aha. Und von wem ist dir das gesagt worden, Anton? Von Herrn Adolf Hitler, Herr Krupp. Aha. Hat er dir sonst noch etwas gesagt, der Herr Hitler? Er bittet darum, Ihnen seine Aufwartung machen zu dürfen. Anton, bist du ein Anhänger von Herrn Hitler? Ja, Herr Krupp. Bist du ein Mitglied seiner Partei? Selbstverständlich nicht, Herr Krupp. Wenn du ein Anhänger bist, warum bist du dann nicht auch ein Mitglied? Weil Herr Krupp es untersagt hat, Mitglied einer Partei zu werden. Aha. Führ ihn herein, den Herrn Hitler. Bertha, wir bekommen Besuch. Herr Hitler. Er soll sich seine Stiefel gut abputzen. Herr Adolf Hitler. Danke, Anton. Tag, Hitler. Wir kennen uns ja zur Genüge. Zur Genüge weiß ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich Ihr Haus durch die Vordertür betrete. Und? Wie fühlen Sie sich dabei? Ich glaube, ich werde es mir angewöhnen. Das fürchte ich auch. Nehmen Sie Platz. Du kannst gehen, Anton. Er ist ein Verehrer von Ihnen, Hitler. Vielleicht erlaubt dir der Herr Hitler ja, dass du in der Zwischenzeit sein Motorrad putzt, Anton. Meinen Wagen, wenn schon. Die Zeiten ändern sich, Krupp. Das höre ich öfter. Ich fürchte das auch. Guten Tag, Herr Hitler. Ich konnte es nicht lassen, einen Blick auf Sie zu werfen, wo Sie schon einmal hier sind. So geht es vielen, gnädige Frau. Sie tragen elegantere Anzüge als früher. Früher war eben früher. Küss die Hand, gnädige Frau, habe die Ehre. Na sowas. Dass Sie auch über einen Benimm verfügen. Da ich mich um die Führerschaft des Deutschen Reiches bewerbe, kann das deutsche Volk ja wohl von mir erwarten, dass ich auch den Handkuss beherrsche. Schon, durchaus. Aber sowas fällt einem doch nicht einfach in den Schoß, so ein Benimm. Ich meine, wenn man von ganz unten kommt. Sie kommen doch von ganz unten, oder? Ich bin ein Mann des Volkes, wenn Sie das meinen, gnädige Frau. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Und der Benimm ist Ihnen von heute auf morgen in den Schoß gefallen. Ich habe ihn geübt, vor dem Spiegel, aber von heute auf morgen, das ist richtig. Hast du gehört, Krupp? Er hat für uns geübt, der Herr Hitler. Das habe ich gehört. Er will uns beeindrucken, der Herr Hitler. Das glaube ich auch. Er will uns verführen, der Herr Hitler. Das glaube ich auch. Und? Wirst du dich verführen lassen, Krupp? Das kommt darauf an, was er zu bieten hat. Was darf ich Ihnen servieren lassen, Herr Hitler? Tee? Kaffee? Eine Schokolade bitte. Ich habe einen nervösen Magen. Das wundert mich gar nicht, wenn es heute drauf ankommt. Warum können Sie mich nicht leiden, Krupp? Ich bin zu gut erzogen, um Ihnen das offen zu sagen. Persönliche Werturteile werden in meinen Kreisen nur widerstrebend geäußert. Bin ich Ihnen zu plebejisch, zu gewöhnlich, zu laut, zu vulgär? Ja, alles. Ein Parvenu? Ja. Dafür könnte ich Ihnen meine SA auf den Hals hetzen. Ihre SA kommt mir nur dann ins Haus, wenn sie sich vorher die Stiefel auszieht. Nun sagen Sie schon, wieso Sie sich solche Mühe um mich geben. Ich sagte Ihnen ja schon, ich will Reichskanzler werden. Und? Ich möchte, dass Sie das auch wollen. Was hätten Sie davon? 2-3 Millionen. Reichsmark? Stimmen? Beides. Meine Partei braucht 2-3 Millionen Reichsmark für einen Propagandafeldzug, mit dem sie 2-3 Millionen Stimmen mehr als bei der letzten Wahl erringen kann. Und mit diesen Stimmen könnte ich mich dann zum Reichskanzler wählen lassen. Einfach und übersichtlich, wie alles bei den Nationalsozialisten. Und was an Ihnen wäre vorteilhaft für mich? Einfach und übersichtlich? Ich werde Ihre Probleme lösen. Ihr Problem mit den Sozialdemokraten, Ihr Problem mit den Gewerkschaften, Ihr Problem mit den Kommunisten. Alles von heute auf morgen, nehme ich an. Richtig. Ich sperre Sie einfach alle ein. Einfach und übersichtlich. Richtig. Um Sie einzusperren, brauche ich natürlich andere Polizisten, andere Gesetze und andere Gerichte, als sie heute zur Verfügung stehen. Aber dafür ist der Nationalsozialismus ja da, dass er alles anders macht. Da müssen Sie aber viele einsperren. Wer soll denn dann die Arbeit machen? Die Eingesperrten. Ich lasse Lager errichten, in denen ich Sie einsperre. Und aus den Lagern können Sie sich dann bedienen, ganz so, wie Sie es brauchen. Wenn Sie einen Werkzeugmacher brauchen, wenn Sie einen Schlosser brauchen, einen Schreiner, einen Dreher, die halte ich dann in den Lagern alle auf Vorrat für Sie. Und natürlich billiger als jetzt, weil Sie ja in Lagern wohnen. Und natürlich auch gehorsamer als jetzt, weil Sie ja in Lagern wohnen. Das klingt praktisch, Krupp. Es ist praktisch. Alles in Lagern. So wie Sie jetzt Ihr Erz den Erzlagern entnehmen oder Ihre Kohle den Kohllagern, können Sie bei mir Ihre Arbeitskräfte den Arbeitslagern entnehmen. Das klingt wirklich praktisch. Der Nationalsozialismus ist ja auch ein Gedankengebäude aus einem Guss. Alle einzelnen Maßnahmen sind sorgfältig durchdacht und aufeinander abgestimmt. Insgesamt eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Lösung. Nationalsozialistisch eben. Noch weitere Vorteile? Die Homosexuellenfrage, die Zigeunerfrage, die Judenfrage. Falls Sie an einer dieser Fragen oder an allen diesen Fragen interessiert sind, wird alles im gleichen Sinn gelöst. Interessiert? Sagen wir, am Rande interessiert. Ich bin in erster Linie Fabrikant und Kaufmann von Kriegsartikeln, wie Sie wissen. Welche Absichten hätten Sie in dieser Richtung? Weitreichende, durchaus weitreichende. Als erstes denke ich an einen Polenfeldzug, dann an einen Frankreichfeldzug und anschließend an einen Russlandfeldzug. Dann sehen wir weiter. Die Welt ist ja groß. Sie könnten die Ausrüstung dieser Feldzüge unternehmen. Interessiert? Haben Sie eine besondere Art von Feldzug im Sinn? Ich frage wegen der besonderen Art der dann benötigten Waffen. Blitzkriege. Alles Blitzkriege. Sagen wir ein halbes Jahr, bis ich im Westen in Paris und im Osten in Warschau bin. Dann London und Moskau. Aber das sehen wir dann. In jedem Fall gibt es viel für Sie zu tun. Krupp, Panzer, Flugzeuge, Zerstörer, Unterseeboote, was man eben so braucht. Ich glaube, wir können ins Geschäft kommen, Hitler. Sie haben die Kriege, ich habe die Kanonen. 1 Million als erstes? Und für eine weitere würde ich bei meinen Freunden an Rhein und Ruhr die Trommel rühren. Ich wusste, dass ich Sie überzeugen würde. Meine Gedanken und meine Pläne haben bisher noch jeden guten Deutschen überzeugt. Und die Schlechten kommen dann ja in die Lager und stehen Ihnen dort günstig zur Verfügung, wenn Sie dann hier unterschreiben würden. Was ist das? Ihr Parteibuch. Sie haben die Mitgliedsnummer 6.989.627. Ziemlich hoch. Ziemlich spät. Daran sehen Sie, wie lange Sie sich geziert haben. Ich habe mir immer gedacht, der ist so kalt wie sein Stahl, dieser Krupp. Der ist stolz auf sich selbst und verachtet alle anderen. Der ist genauso wie du selbst, Adolf. Dann darf ich Sie als neues Mitglied in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei begrüßen. Parteigenosse Krupp, möchten Sie gleich auch in die SS eintreten? Ach, wissen Sie, aus dem Alter bin ich wohl raus. Sagen wir, als förderndes Mitglied, dann kann ich Sie auch zum Wehrwirtschaftsführer machen. Wehrwirtschaftsführer? Klingt gut, Hitler. Mein Führer heißt die Anrede ab jetzt. Und zur Begrüßung auch nicht mehr guten Tag, Herr Hitler, sondern einfach Heil, mein Führer. Probieren Sie mal. Heil, mein Führer? Na, das geht ja schon ganz gut. Briefe an mich unterzeichnen Sie ebenfalls mit Heil Hitler. Mit deutschem Gruß geht auch, falls Sie stilistisch mal abwechseln wollen. Es läuft ja in Zukunft auch auf das Gleiche hinaus, wenn Sie jetzt mal den rechten Arm heben würden. So, ja, nicht so schlaff. So ist es richtig. So grüßen Sie dann immer, wenn Sie jemand begegnen. Krupp, was stehst du denn da so stramm? Gefällt es dir? Es sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie passt es nicht zu dir. Wenn Sie das ab jetzt mir überlassen würden, was zu ihm passt, gnädige Frau. Ich Bist du da, Herr? Ich möchte mit dir sprechen. Warum antwortest du nicht, Herr? Hast du nicht gehört, Herr? Ich bitte dich um deine Aufmerksamkeit. Und da kann ich ja wohl erwarten, Herr, du weißt doch sehr gut, dass ich mit meiner Zeit haushälterisch umzugehen gewohnt bin. Gewohnt und durch die gegenwärtigen Umstände auch umso mehr gezwungen. Und dass ich nicht beliebig lange Zeit aufwenden kann, um einen Termin bei dir zu erhalten. Herr! Na schön, dann lasse ich es dir durch meinen Sekretär vortragen, wenn es dir besser in deine eigenen Termine passt. Und für Rückfragen oder Geantworten bin ich selbstverständlich immer persönlich zu erreichen. Herr Sekretär? Zur Stelle, Herr Krupp. Notieren Sie. An Gott, den Herrn, Weltenall. Zum stellvertretenden Vortrag durch... Verzeihung, Herr Krupp. Ist das die gesamte Anschrift? Eine genauere ist der Menschheit ja wohl nie bekannt gegeben worden. Also kann man getrost davon ausgehen, dass sie ausreicht. Zum stellvertretenden Vortrag durch den persönlichen Sekretär des Herrn Krupp. Was zucken Sie denn so nervös? Entschuldigen Sie bitte, Herr Krupp. Aber das bin ja ich, Herr Krupp. Wenn Sie mich ein weiteres Mal unterbrechen, werden Sie es nicht mehr lange sein. Also schreiben Sie. Herr, macht euch die Erde untertan, hast du gesagt, Herr. Und es gibt keinen auf deiner Welt, der dir gehorsamer war als ich, Herr. Ich habe der Erde ihre Kohle entrissen und ihre Erze. Ich habe ihre Flüsse gezähmt und ihre Pflanzen erzogen und ihren Tieren den Gehorsam gelehrt. Meine Schlote haben sich den Himmel unterworfen und meine Maschinen den Menschen. Ich sage zu den Menschen, grabt mir ein Loch in die Erde, ich will es so, weil der Herr es so will. Sie zittern vor Angst, aber sie graben. Ich sage ihnen, grab tiefer. Ist da jemand? Ein Gespenst geht um in Europa. Marx, alte Haut. Treibt es dich mal wieder um, dein Gespenst? Ach Gottchen, eins muss man dir lassen. Du stehst zu deinen Überzeugungen. Sag's noch mal, Marx. Ein Gespenst geht um in Europa. Es hört sich wirklich schön an, Marx. Es hat eben bloß diesen einen Fehler, dein Gespenst. Es steckt keiner drin. Es ist nichts als ein schönes Leichentuch, aber ohne Leiche. Ach, Marx, alte Haut. Hättest du das gedacht, dass wir mal miteinander alt werden? Nun geh schon. Aber komm wieder, ja? Komm immer wieder. Es gibt so wenig wirklich interessante Menschen. Wo waren wir stehen geblieben? Grabt tiefer. Immer tiefer in die Finsternis, bis ihr die Hitze der Hölle spürt. Sie wird euch die Lippen verbrennen und die Augen versengen. Eure Hirne werden schrumpfen und eure Seelen werden dörren. Aber grabt, weil ich es so will. Und ich will es, weil der Herr es so will. Einige von euch werden in der Tiefe der Berge ersticken. Einige von euch werden erschlagen werden von dem Berg, der über ihnen lastet. Der eine wird die Beine einbüßen und der andere die Arme. Aber wer noch Arme und Beine hat, der wird weiter vorankriechen und sich tiefer hineinwühlen in den Berg und dem Berg seine Schätze entreißen und sie mir zu Füßen legen, wie ein apportierender Hund. Weißt du nicht, dass ich bei all meinem Tun immer und einzig deinem Wort gehorsam war, Herr? Weißt du das nicht, Herr? Und warum lässt du dann zu, dass sie jetzt Bomben auf mich werfen? Wofür willst du mich bestrafen? War ich nicht immer ein Gerechter unter den Ungerechten? Es ist ein Geruch in der Luft. Jawohl, Herr Krupp. Sind denn nicht alle Fenster fest geschlossen? Doch, Herr Krupp. Dann müssen es meine eigenen Ausdünstungen sein, von denen ich doch meinte, sie ein für allemal aus meinem Körper entlassen zu haben, so dass sie ihm nicht auch des Weiteren schädlich sein können. Notieren Sie, dass ich bei seiner nächsten Visite meinen Arzt befrage, wie ich am besten vermeiden kann, meine Ausdünstungen erneut in mich aufzunehmen, anstatt sie in die Welt zu entlassen, wo sie sich endgültig verflüchtigen. In jedem Fall wünsche ich, in meinen Räumen keinerlei Geruch, der nicht auch hierher gehört. Haben Sie das? Jawohl, Herr Krupp. Wenn Sie meine Erklärung dazu hören wollen. Ungern, wie Sie wissen, aber ausnahmsweise, da Sie so drängen. Es ist sowohl ein Geruch vorhanden, wie auch, dass er nicht hierher gehört, sondern sich meiner Beobachtung nach durch die Schächte der Belüftungsanlage von außen her einschleicht. Das ist keine Erklärung, sondern allenfalls eine Beschreibung. Die Erklärung ist die meiner Beobachtung nach, dass die Arbeitskräfte, die wir aus den nahegelegenen Lagern beziehen, bei ihrem Weg in die Fabriken in zunehmendem Maß diesen Geruch verströmen, da sie in zunehmendem Maß dem Weg nicht mehr gewachsen sind und deshalb leichter als ein normal genährter Mensch in ein kränkliches Schwitzen geraten. In ein kränkliches Schwitzen? Hol er mir den Hitler herbei. Sofort, Herr Krupp. Und einen aus dem Lager. Sofort, Herr Krupp. Noch aus dem Arbeitslager oder schon aus dem Vernichtungslager? Aus dem Arbeitslager natürlich. Einer von denen eben, die noch in ein kränkliches Schwitzen geraten können. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Der Führer zu Herrn Krupp. Des Weiteren ein Häftling aus dem Arbeitslager zu Herrn Krupp. Des Weiteren ein Häftling aus dem Arbeitslager zu Herrn Krupp. Des Weiteren ein Häftling aus dem Arbeitslager zu Herrn Krupp. Des Weiteren ein Häftling aus dem Arbeitslager zu Herrn Krupp. Was bilden Sie sich ein, Krupp? Mich einfach aus meiner Arbeit herauszuholen, das ist Wehrkraftzersetzung. Ich stehe kurz vor dem Endsieg. Sehen Sie sich mal diesen Mann da an. Das ist ja... Ach, wie diese Leute allein schon riechen. Was soll ich mir an dem da noch ansehen? Die Rippen, die Beine, die Arme, die Muskeln oder besser gesagt, die Körperpartien, wo eigentlich Muskeln sein sollten. Und was ist da noch dran? Nichts. Die Haut, zum Zerreißen dünn. Und da, und da, und da ist sie auch schon zerrissen. Kaum noch Zähne, triefende Augen und der Geruch. Können Sie den Geruch wahrnehmen, den der Mann ausströmt? Na, Hitler? Für Sie immer noch mein Führer. Ob Sie den Geruch des Mannes wahrnehmen, Hitler? Gehen Sie ruhig mal näher ran. So. So, na? Ach, ja! Lassen Sie mich gefälligst los, Krupp! Oder ich lasse Sie ebenfalls in ein Lager... Mich in ein Lager? Ich denke, Sie sind kurz vor Ihrem Endsieg. Wie wollen Sie den zustande bringen, wenn ich Ihnen keine Waffen mehr baue? Sie gehen jetzt daran und dann teilen Sie mir Ihre Wahrnehmung mit. Er riecht irgendwie... Wie bei einem kränklichen Schwitzen riecht er. Ach, was wollen Sie denn auf einmal von mir, Krupp? Fangen Sie jetzt auch an mit dieser sogenannten Humanität? Das kann ich Ihnen sagen, Hitler, was ich von Ihnen will. Ich will eine anständige Ware für mein anständiges Geld. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ich bezahle Ihnen 4 Reichsmark pro Tag für einen Arbeiter, 3 Reichsmark für einen Hilfsarbeiter. Und was wird mir geliefert? Ein halb verhungerter, halb toter Mann, der sich kaum noch auf den Beinen hält. Der ruiniert mir ja womöglich noch meine Maschinen, weil er vor Schwäche in sie reintaumelt. Also mal ehrlich, Hitler, das ist... Für Sie immer noch mein Führer! Ja, ja. Das ist kein Geschäftsgebaren, was Sie da an den Tag legen. Das ist Rosttäuscherei. Und wenn sich das nicht ändert, können Sie Ihren Endsieg vergessen. Ist das klar? Klar. Es ist ja nur... Ich weiß nicht, ob Sie auch schon davon gehört haben. An sich habe ich ja verboten, dass darüber gesprochen wird. Es ist ja nur, dass seit Stalingrad die Ernährungslage im Reich für alle Volksgenossen etwas kritisch geworden ist. Und da bleibt für einen wie den natürlich erst recht nicht mehr viel übrig. Weil Sie nicht rechnen können, Hitler. Für Sie immer noch mein Führer. Ja, ja. Weil ihr Nazis allesamt nicht rechnen könnt. Jeder Kaufmann kann rechnen, aber bei euch geht das immer drunter und drüber und alles durcheinander. Ich will Ihnen das mal vorrechnen. Sie müssen zuerst einmal die Anschaffungskosten für diesen Mann kalkulieren. Also Wehrmachtskosten, Feldzugskosten, vielleicht auch bloß Gestapo, je nachdem, Transporter, Ausfälle beim Transportieren und dergleichen. Also alle Kosten, bis Sie den Mann hier haben. Jetzt müssen Sie ihn noch unterbringen, das kostet nicht viel, weil Sie ihn ja in Lagern halten. Kleidung auch nicht, weil diese gestreiften Kittel sind ja billig. Heizung sparen Sie auch schon mal, weil die Leute sich in den engen Baracken ja untereinander wärmen. Also ab jetzt fängt der Mann schon an, rentabel zu werden und verursacht außer seiner Ernährung kaum noch Kosten. Die Wachmannschaften... Ach was, die Wachmannschaften... Dafür nehmen Sie doch die untersten Dienstgrade, die Sie sonst noch nicht einmal zum Latrinenputzen einsetzen würden. Latrinenputzen machen die selbst. Na sehen Sie, also Sie haben eine Arbeitskraft, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, angelernt, je nachdem. Und den haben Sie ohne jeden weiteren Aufwand, der sonst bei einem normalen Menschen entsteht. Kein Buch, keine Zeitung, kein Kino. Noch nicht mal ein Radio. Keine Badewanne, kein heißes Wasser, keine Seife, kein Tischtuch. Noch nicht einmal ein Tisch. Na sehen Sie, kein Schulhaus, keine Lehrer. Keine Kinder. Na sehen Sie, kein Urlaub, keine Müttergenesung, keine HJ-Uniform oder ein BDM-Dirndl, kein Weihnachtsbaum, keine Weihnachtsgeschenke. Noch nicht mal Weihnachten. Na sehen Sie, wenn Sie ihn erst einmal im Lager haben, kostet Sie so eine Arbeitskraft praktisch nur die Ernährung. Und die muss ja auch nicht gerade aus dem Delikatessenladen kommen. Da genügt es, wenn der Mann sich damit 12 Stunden auf den Beinen halten kann. 14. Er braucht ja noch eine Stunde für den Anmarsch vom Lager und eine Stunde für den Rückmarsch zum Lager. Also ich zahle nur für die 12, wo der Mann für mich arbeitet. Arbeitsbeginn bis Arbeitsende. Was der Mann sonst tut und wo er sich sonst rumtreibt, ist Ihre Sache, klar? Klar. Ich bin dankbar, dass und wie Sie mir das erklärt haben, Krupp, es ist richtig, das kaufmännische Denken ist in der nationalsozialistischen Bewegung bisher vielleicht etwas zu kurz gekommen. Im Moment bin ich leider etwas in Eile. Ihr Endsieg, nicht wahr? Auch Ihr Endsieg, Krupp, unser Endsieg. Also ich weiß nicht, ob ich mich wirklich darauf freuen soll. Krupp? Rein kaufmännisch gesehen, meine ich. Ich verdiene ja am Krieg, nicht etwa am Frieden. Kaufmännisch gesehen. Wann wollen Sie denn eigentlich Schluss machen? Als Sie angefangen haben, war von einem Blitzkrieg die Rede. Ich habe immer auch gesagt, bis alles in Scherben fällt. Die Dämpfe der Äpfel, die Ämpfe der Däpfel, von den Pferden der Erden, die sollen mir sein ein Ende der Pein. Sie besiegen die Gifte, sie klären die Lüfte, Krupp, geworden in Wärmen aus geschlungenen Därmen. Auf verschlungenen Pfaden begleitet von Maden, begründet beim Grasen, verdunstet zu Gasen. Dichtest du wieder, Krupp? Den Bäuchen der Gäule in finsterer Fäule. Delirierst du wieder, Krupp? Das ist doch nun das Gleiche. Was ist das Gleiche? Dichten oder delirieren, beides tut den Deutschen zieren. Schluss jetzt, Krupp. Du hast nämlich Besuch. Ich will keinen Besuch. Ich kann keinen Besuch empfangen. Ich bin auf den Tod krank. Wer will mich besuchen? Eine Kommission. Es sind 4 Herren aus aller Herrenländer. Aus 4er Herrenländer, wenn es 4 sind. Wollen Sie erobert werden oder haben wir Sie schon erobert? Sie haben uns erobert. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass der Krieg vorbei ist, Krupp? Welcher ist diesmal vorbei? Dem Namen nach war es der 2. An den Namen kann man sich das nicht merken. Gegen wen es war, das sagt mehr. Das war alles sehr unübersichtlich. Diesmal gegen viele, fast gegen alle, könnte man vielleicht sagen. Hab ich gut verdient? Wie immer. Den Umständen entsprechend. Aber weil es so viele Gegner waren, vielleicht ein bisschen mehr wie sonst. Die Herren kommen jedenfalls aus Amerika, England, Frankreich und Russland. Ein Bolschewist? Ich habe ihn nicht gefragt. Ein Bolschewist kommt mir schon mal in keinem Fall ins Haus. Was wollen die anderen von mir? Sie interessieren sich für dich. Sie wollen herausfinden, ob du noch bei Verstand bist. Ach ja? Das würde mich auch interessieren. Sie sagen, dass sie Ärzte sind und dass sie nach einer Untersuchung feststellen können, wie es um deinen Verstand steht. Wenn es so ist, dann lass sie hereinkommen. Aber sie sollen sich die Hände waschen. Und der Bolschewist? Er soll sich 2-mal die Hände waschen. Hilf mir mal, die Eisenbahn auf den Tisch zu stellen. Übertreib es nicht, Krupp. Sie wollen sich wirklich ernsthaft eine Meinung über dich bilden, glaube ich. Umso besser, ich auch. Und eine Märklin-Eisenbahn wird Ihnen auch gefallen. Lass sie herein. Ob Sie die Lokomotive wieder auf die Schiene setzen können? Danke. Die Weiche dort ist seit dem letzten Bombardement nicht mehr in Ordnung, wissen Sie? Ich habe schon lange Anweisungen erteilt, dass sie wieder instand gesetzt wird, aber offenbar ist nichts geschehen. Oder es hat ein neues Bombardement gegeben, von dem mir nichts bekannt ist. Es wird bald ein Ende haben mit den Bombardierungen. So, das wäre erfreulich. Sie sehen ja selbst, ein geordneter Eisenbahnbetrieb ist kaum noch aufrechtzuerhalten. Alles ermüdet im Laufe eines Krieges und verliert an Disziplin. Das stehende Material ermüdet, das rollende Material ermüdet, das menschliche Material ermüdet. Nehmen Sie beispielsweise hier den P-368. 2 Stunden und 14 Minuten Verspätung hat er sowieso schon. Und jetzt muss er auch noch diesem D-Zug Vorrang geben. Der D-Zug wiederum muss einem Verwundetentransport Vorrang geben. Der Verwundetentransport einem Lazarettzug. Der Lazarettzug einem Soldatentransport. Der Soldatentransport einem Panzertransport. Der Panzertransport einem SS-Transport. So hat einer den Vorrang vor dem anderen. Und selbst der Erste ist schon nicht mehr pünktlich. Alles zerfällt, was einmal deutsche Tugend war. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Leistungsfähigkeit. Man möchte es ja fast schon begrüßen, dass der Feind das Gebiet des Deutschen Reiches fortwährend verkleinert, sodass auch das Schienennetz nicht mehr so riesige Räume zu füllen hat, wie etwa noch zu Beginn der 40er Jahre, als unsere Armeen dem Reich täglich neue Gebiete hinzufügten, die naturgemäß auch zu einer täglich neuen Ausweitung der Verspätungen führen mussten. Die Herren sind nicht zufällig vom Eisenbahnfach? Nein, das sind wir nicht. Aber ein gewisses Interesse am Eisenbahnwesen haben Sie wahrscheinlich, so wie jeder Mensch, oder? Es ist geradezu ein erhebliches Interesse unsererseits vorhanden. Jedenfalls, wenn es auf einen so fundierten Sachkenner wie Sie stößt. Nun, ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wussten Sie beispielsweise schon, dass Verspätungen nicht etwa analog zur Größe des Streckennetzes zunehmen, sondern arithmetisch? Nein? Nun, das wissen wahrscheinlich nur wenige. Ich selbst habe es auch erst nach langen Versuchen herausgefunden. Den Grund dafür müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen. Je länger eine Hauptstrecke ist, nehmen wir beispielsweise diese hier, die zur Zeit ihrer größten Länge einmal bis nach Minsk ging, desto mehr Nebenstrecken gebiert sie. Sagen wir mal in diesem Fall 10 Nebenstrecken, rundgerechnet. Zu Städten, an anderen Hauptlinien, zu Rohstoffvorkommen, zu ausgelagerten Fabriken, zu Gefangenenlagern. Gelegentlich mag sogar eine Fabrik an einem Rohstoffvorkommen angelegt werden, dem dann auch noch ein Gefangenenlager zugeordnet ist, so dass auch diese 3 Orte durch eine Unternebenstrecke miteinander verbunden werden müssen, um wirkungsvoll arbeiten zu können. Die Verkehre, die auf diesen Nebenstrecken entstehen, beeinträchtigen den Hauptverkehr an sich zunächst nicht. Aber wenn Sie eine andere als Ihre eigene Nebenstrecke benutzen möchten, sagen wir, Sie möchten eine Ladung Gefangener einem Konzentrationslager zur Vernichtung zuführen, weil deren Arbeitskraft erschöpft ist. Und dieses Konzentrationslager ist aber mit dem Gefangenenlager nur indirekt über die Hauptstrecke verbunden. So belastet dieses die Hauptstrecke mit einem zusätzlichen, dort eigentlich nicht vorgesehenen Verkehr. Nun könnte man sagen, dass die Hauptstrecke in jedem Fall Vorrang hat. Die Gefangenenzüge also warten müssen, bis der kriegswichtige Verkehr eine Lücke lässt, weil die Ladung dieser Züge ja ohnehin vernichtet werden soll, also auch nicht mehr kriegswichtig ist. Wie aber, wenn zwar nicht mehr die Ladung, aber die Waggons als solche gebraucht werden? In der umgekehrten Richtung, aber auf dem gleichen Gleis, neue Gefangene angeliefert worden sind, die man währenddessen im Hinterland gemacht hat und deren noch unverbrauchte Arbeitskraft möglichst umgehend der Fabrik zugeführt werden soll, die ja ihrerseits kriegswichtige Produkte erzeugt. Sie sehen den Konflikt, meine Herren, in den ein Wirtschaftsführer durch eine Mangelsituation geführt werden kann. Ich hoffe, ich habe mich allgemein verständlich ausgedrückt. We unanimously agree that the invalid is suffering from senile softening of the brain. We believe, after due consideration, that his condition is not likely to improve, but rather to deteriorate. Consequently, we are unanimously of the opinion that he will never be in a physical or mental state to appear before the International Military Tribunal.